machen heute das Problem bedenkt. Naja, ich bin zwar auch ein bisschen pessimistisch, aber tun wir schon hin. Okay. Morgens um 6:30, ich mach die Kippe an, steige aus dem Bett und zieh mich an. Laufe schnell zum Arzt und hol mir mal einen Krankenschein, rufe meinen Chef an und er fängt wieder an zu weinen. Ich weiß, die Welt, die kann einfach nicht ohne mich, doch auch Helden, Superhelden brauchen mal einen Tag für sich. Handy aus, Fernseher an, von diesem Liga-Kids-Programm nervt mich schon die Töne von Nachbars Leben an. Fernseher aus, Handy an, Beschwerde bei Vermieterin, soll mich auch nicht stören, weil ich selber der Vermieter bin. Starte gechillt, ganz direkt in einen Tag hinein und sollte mich jemand nerven, sag mich einfach Kackes nein. Du Shanti, ich hab da mal eine Frage. Nee, Mann, du nicht. Du als Vermieterin, da hat man doch gar keinen Chef, oder? Nö, eigentlich nicht. Aber, ja, ist gut, ist das so. Nehm das Leben nicht so ernst. Nehm das Leben mit Humor. Nehm das Leben wie ein Scherz. Denn wir haben noch die Vor. Lass dich einfach mal wählen, packe die Gedanken auf. Wie ein Beispiel, denn wir machen das ja auch. Glaub mir, ich bin doch ein echter Komiker. Erzähl den ganzen Tag nur Quatsch, blöde Witze hier und da. Lache über deine Fratze, denn sie ist sehr lustig. Und ich treffe mich mit deiner Frau nur zum Frustweg. Und ich mache blöde Witze, zeige euch meinen Humor. Doch der klingt sehr abgedroschen, so wie dein Gesang im Chor. Und was fandet mein Ohr, Dicker, du willst mich verarschen. Mann, du kriegst keine Kippe, also brauchst du auch nicht fragen. Und ich bin ein Klassenclown, sitz in der Schule ganz hinten. Und du bist ein kleiner Homo, kommst die Schule von hin. Ich setz mein Knopf was um 8:30, brauch beim Kacken einen Zeug. Mann, ich mach Gruppen kacken und das auch noch zu 9. Setz mein Stuhl auf deinen Stuhl, find mein Leben irgendwie cool. Und ich lebe den Humor, weil ich mich im Witzel fühl. Kennst du den hier schon? Ey, das war ja, Mann, ich bin wie ein Wasserfall, weil ich sehr viel laber. Hey, Smog, kannst du mir noch mal den Witz erzählen, Alter? Ja, dann musst du mir aber ganz aufmerksam jetzt zuhören. Also, das war das schon, der ist cool, oder? Nimm das Leben nicht so ernst. Nimm das Leben mit Humor. Nimm das Leben wie ein Scherz. Denn wir haben noch die Vor. Lass dich einfach mal dir, kacke die Gedanken auf. Wie hier bei Spielern ist, denn wir machen das ja auch.